wirst du erzählen, warum glaubst du mir nicht? Bist wieder Lanko aus deiner Masse, warum auch nicht? Ich bin das Blatt